Essen macht die Menschen munter, es fallen Kalorien runter. Von den feinsten Karten können wir Bestes nur erwarten. Die beste Qualität, die geht in bester Lokalität, die steht mit dem edelsten Besteck nur auf edelstem Gedeck. Suppe sonniger Gemüse mit Gesundheitsanalyse, Rettich, Lauch und Petersilie gehören zu seiner Großfamilie. Kräuterkraut, er hat's durchschaut und öfter auch mal angebaut. Kartoffeln werden nicht geschält, sie werden nur im Topf gequält. Guter Koch in guter Küche, Herr und Meister der Gerüche. Gute Köche kochen gut, sie machen deinem Magen Mut. Nur das Essen mit Ergebnis bringt dem Koch dann ein Erlebnis. Sing ihm Lobeslieder und dann komm doch einfach wieder. Fische, Rinder und die Schweine, irgendwann da sind es seine. Ab und zu so eine Ente macht sich gut in dem Ambiente. Keiner kann es besser, den korrekten Umgang mit dem Messer. Lässt die Messer kreisen, schickt Geschmäcker auf die Reisen. Gemüse kann er dünsten, teilt nach den feinsten Künsten und er liebt auch gute Weine, nur das Beste, nur das Reine. Den Töpfen, seinen Pfannen gibt es wenig große Pannen. Mit Tellern, Brätern und Saucieren überwindet er Barrieren. Guter Koch in guter Küche, Herr und Meister der Gerüche. Gute Köche kochen gut, sie machen deinem Magen Mut. Nur das Essen mit Ergebnis bringt dem Koch ein Erlebnis, sing ihm Lobeslieder und dann komm doch einfach wieder. Bitte sehr, dann Dessert, kein Problem, nur hinterher. Sahne flüssig auch geschlagen, ist das Beste für den Magen. Schokolade, Marinade oder etwas Marmelade, für den guten Nachtisch ist ihm einfach nichts zu schade. Auf dem weißen Häubchen findet sich kein kleinstes Stäubchen und all den Kakerlaken hat er dann geraten, nicht zu warten, denn er ist besessen von dem super sauberen Essen. Es soll den Magen nicht belasten und du sollst nie wieder fasten. Guter Koch in guter Küche, Herr und Meister der Gerüche. Gute Köche kochen gut, sie machen deinem Magen Mut. Nur das Essen mit Ergebnis bringt dem Koch dann ein Erlebnis. Sing ihm Lobeslieder und dann komm doch einfach wieder. Er grüßt auch die Kollegen, die Traditionen pflegen. Spaghetti de Favese. Die Hausfrauenart macht die Hausfrauen hart. Bürgerliche Küchen mit den Sauerkrautgerüchen. Die Pommes rot-weiß, immer fettig, immer heiß. Die Spießchen vom Döner, je älter, desto schöner. Und Ilse, Bilse, keiner Wilse, kam der Koch und nahm sie doch.